Verdammt, das Ding noch mal, das ist ja Pü. Money. Ja, ja. In Frankfurt ist es Nacht. In Moskau ist es dafür umso heller. Jawohl. Ja, ja. In Frankfurt ist es Nacht. In Moskau ist es dafür umso heller. Jawohl. Frankfurt bei Nacht ist wie eine Träne in einer Pfütze. Frankfurt bei Nacht ist wie ein Stuhl in einem Theater. Frankfurt bei Nacht ist wie ein Darsteller in einer Oper. Frankfurt bei Nacht ist wie ein Byte in einem Computer. Frankfurt bei Nacht ist wie ein Stern am Himmel. Frankfurt bei Nacht ist wie ein Mensch in New York. Frankfurt bei Nacht ist wie eine Atombombe im Atomkrieg. Frankfurt bei Nacht ist wie ein Fisch im Schwarm. Frankfurt bei Nacht ist wie ein Haus in Berlin. Frankfurt bei Nacht ist wie eine Insel in Japan. Frankfurt bei Nacht ist wie eine Ameise im Wald. Frankfurt ist bei Nacht wie ein Taler von Dagobert Duck. Deswegen liebe ich Frankfurt bei Nacht. Nacht in Frankfurt. Wie eine Träne in einer Pfütze, wie ein Stuhl in einem Theater, wie ein Darsteller in einer Oper, wie ein Wald in einem Computer, wie ein Stern im Himmel, wie ein Mensch in New York, wie ein Atombombe in der Türkei, wie ein Fisch im Schwamm, wie ein Haus in Berlin, wie eine Insel in Japan, wie eine Ameise im Wald, wie ein Taler von Dagobert Duck. Ach, deswegen liebe ich Frankfurt. Thank you. shirts, the chicken and the swan are just trying to make friends. Oh, yeah. Speziellen um. Für mich tu dies. Ein Wort noch zweimal sagen kann und zum zweiten Mal lebt. Ah. Ey, nein. Wird auf seiner Reise nach Norddeutschland von dynamischen Mächten angegriffen. Macabus, mein Held. Ha! Ich liebe dich. Du machst sie alle fertig und vertreibst mir damit meine Langeweile. Ach, Macabus. Ah, mach nur so weiter. Wo kommt denn das Seil auf einmal her? Wer hat es runtergelassen? Dann lassen Sie sich hochziehen und sehen Sie nach. Mit einem festen Griff umklammerte der Arzt. In dieser wunderbaren Nacht habe meinen Mann ich umgebracht. Eine alte Platte mit merkwürdigen Geräuschen. Ja, ich will mich ihr zuwenden. Sonst ist es so langweilig hier. In dieser wunderbaren Nacht habe meinen Mann mich umgebracht. Jetzt dröhnt es. Es dröhnt. Meine Ohren dröhnen. Mein Gehirn dröhnt. In dieser wunderbaren Nacht habe meinen Mann mich umgebracht. Ich höre mein Herz pochen. Schön. Doch das macht mir nichts. Alte Menschen sind ehrliche Menschen. In dieser wunderbaren Nacht habe ich meinen Mann mir umgebracht. Schön. Und dann wird sie gehen. Und dann wird sie gehen. Thank you. quasselt mir zu viel. Naja, ist ja auch beim Fernsehen angestellt. Radio channel presented by ECBS, the Eric Collins Broadcasting Service, giving 24 hours of entertainment fun a day. first floor. Umgebungsglocken. Große Glocken aus Glas. Über den Felsen würden sie hängen. Und wenn man an einem Strick zöge, so würde es vielleicht Jahre dauern, bis man sie läuten hört. Wenn ich alleine bin, dann ist alles so anders. Meine Hände sind so durchsichtig, so zerbrechlich. Alles geschieht zum ersten und zum letzten Mal. With you, babe. Go to the This is the B generation. Don't with you, babe. Yeah. Yeah.